Will you state your full name? Julius Streicher. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. Herr Zeuge, geben Sie dem Gerichtshof zunächst eine kurze Schilderung Ihres Werdeganges. Ich möchte das Hohe Gericht bitten, mir zu meiner Verteidigung eine sachliche, kurze Feststellung geben zu lassen. Erstens. You really ought to answer the questions that are put to you. Euer Lordschaft, das kann mein Verteidiger jetzt nicht sagen, was ich sagen muss. Das kann er nicht. Meine Verteidigung hat mein Verteidiger nicht so geführt oder führen können, wie ich es haben wollte, und ich möchte dem Gericht das bekannt geben. Material, or to your reading it, if necessary. It hopes you will be as brief as possible. Ich sage nur Tatsachen. Vier Tatsachen. Das Statut, das für diesen internationalen Militärgerichtshof geschaffen wurde, garantiert den Angeklagten das Recht auf eine ungehinderte und damit gerechte Verteidigung. Zweitens, vor Beginn dieses Prozesses erhielten die Angeklagten eine Liste mit den Namen der Rechtsanwälte zugestellt, aus denen der Angeklagte sich einen Verteidiger wählen konnte. Da der Münchner Rechtsanwalt, den ich für meine Verteidigung ausgewählt hatte, mir nicht mehr zur Verfügung gestellt werden konnte, bat ich das Hohe Militärgericht, mir den Nürnberger Rechtsanwalt Dr. Marx zur Verfügung zu stellen. Das ist geschehen. Drittens, als ich mit meinem Verteidiger zum ersten Mal zusammentraf, sagte ich ihm, er müsse sich darauf gefasst machen, als mein Verteidiger öffentlich angegriffen zu werden. Bald darauf erfolgte ein Angriff seitens einer in der russischen Zone in Berlin erschienenen kommunistischen Zeitung. Das internationale Militärgericht sah sich veranlasst, in einer öffentlichen Erklärung den Angriff jener Zeitung zurückzuweisen und meinen Verteidiger des Schutzes des Militärgerichtes ausdrücklich zu versichern. Viertens, obwohl durch die Erklärung des Internationalen Militärgerichtshofes kein Zweifel darüber bestehen konnte, dass das Gericht die Verteidigung der Angeklagten unbehindert wissen wollte, erfolgte ein erneuter Angriff, dieses Mal durch den Rundfunk. Der Rundfunksprecher sagte, unter den Verteidigern befinden sich verkappte Nazi und Antisemiten. Dass dieser Terror mit der Absicht erfolgte, die Verteidiger einzuschüchtern, ist klar. Diese Terrorangriffe dürften mit dazu geführt haben. Das ist mein Eindruck, dass mein eigener Verteidiger es abgelehnt hat, eine große Anzahl meiner Beweisanträge, die ich für wichtig halten musste, dem Gericht nicht vorzulegen. Fünftens, ich stelle hiermit fest, dass mir vor diesem Internationalen Militärgerichtshof eine unbehinderte und damit gerechte Verteidigung nicht möglich gemacht worden ist. Herr Präsident, darf ich ganz kurz bitten, zu der Sache Stellung nehmen zu können? Hoher Gerichtshof, als ich seinerzeit vor die Frage gestellt wurde, die Verteidigung des Herrn Streicher zu übernehmen, waren bei mir naturgemäß sehr starke Bedenken vorhanden. Als Anwalt und als Verteidiger eines Angeklagten muss ich für mich das Recht in Anspruch nehmen, zu bestimmen, in welcher Weise ich die Verteidigung führe. Wenn der Klient der Meinung ist, dass gewisse Dokumente oder Bücher nach seiner Auffassung beweiserheblich sind, der Anwalt aber der Meinung ist, dass sie nicht beweiserheblich sind, dann besteht eben eine Divergenz zwischen dem Verteidiger und seinem Klienten. Wenn Herr Streicher der Meinung ist, dass ich nicht fähig bin oder nicht in der Lage, seine Verteidigung zu führen, dann möge er um einen anderen Verteidiger bitten. Ich bin mir aber bewusst, dass in dieser Lage des Verfahrens es sehr schwer ist, auch für mich nun die Konsequenz zu ziehen und zu sagen, ich bitte mich von dieser Verteidigung zu entbinden. Aber ich fühle mich zwar nicht terrorisiert von irgendeinem Zeitungsschreiber, aber ein anderes Ding ist es, wenn der eigene Klient kein Vertrauen zu seinem Verteidiger hat. Ich sehe mich daher veranlasst, die Entscheidung des Gerichtes herbeizuführen, ob ich unter diesen Umständen die Verteidigung noch weiterführen soll oder wie das Gericht sich dazu stellt.